die das sein. Durch Forst und Einsatzfinger hat alles erfährt, es nicht schaffen. Was auch er hat, was nicht gebracht. Außer Funktion Öl und Benzin in der Flasche. Unter der Jacke versteckt mit schnellen Schritt auf die Gasse. Hat das Haus in Brand gesteckt. Let's go!